Den Anfang unserer heutigen Concerto Bavarese-Ausgabe macht Wilhelm Killmeier, 1927 geboren, lange Professor an der Münchner Musikhochschule, prägende Figur für eine ganze Generation junger Komponistinnen und Komponisten. 2017 ist er verstorben. Seine dritte Sinfonie trägt den Titel Menschenlos. Und dieser Titel ist Programm. Musik über die Zerbrechlichkeit des Lebens, über Einsamkeit, aber auch über zarte Hoffnungen. Jörg Wittmann dirigiert das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Thank you. Das war die dritte Sinfonie von Wilhelm Kilmeier, Menschenlos. Jörg Wittmann dirigierte das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Weiter geht's im Concerto Bavarese um 13:55 mit einem Komponisten, der viele Jahre in München gewirkt und gelehrt hat, Hans-Jürgen von Bose, Jahrgang 1953. Sein Stück Salut für Billy Pilgrim ist eine Verneigung vor der Figur aus Kurt Vonneguts Roman Schlachthof 5, dem zeitreisenden US-Soldaten Billy Pilgrim. Wir hören Siegfried Mauser am Klavier, Christian Heine mit dem Sounddesign und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Peter Oetwösch. Thank you. We'll be right back. Hans-Jürgen von Bose, Salut für Billy Pilgrim. Wir hörten eine Aufnahme mit Siegfried Mauser am Klavier, Christian Heine mit dem Sounddesign und dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Leitung von Peter Oetwötsch. Concerto Bavarese in Bayern 2, jetzt um 1:05 mit einem Werk von Hans-Werner Henze, dem großen Außenseiter und Erneuerer der Nachkriegsmusik mit starker biografischer Verbindung zu Bayern, aber auch zu seiner Wahlheimat in Italien. Beides spürt man in Il Vitalino Raddoppiato, Chaconne für konzertante Violine und Kammerorchester. Aus einer alten Barockvorlage macht Henze ein modernes Klangdrama. Es spielt das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Solist ist Romuald Tecco und am Pult der Komponist selbst, Hans-Werner Henze. Thank you.

Thank you. war die Chaconne Il Vitalino Raddoppiato von Hans-Werner Henze. Der Geiger Romuald Tecco und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks spielten unter Leitung des Komponisten. Das war eine Aufnahme aus dem Herkulessaal der Münchner Residenz vor 44 Jahren im März 1982. Und jetzt ein Stück der Komponistin Gloria Coates, 1938 in den USA geboren, 2023 in München verstorben, wo sie viele Jahrzehnte gelebt hat. Hier kommen ihre Lunar Loops. Das Stück hat sie für das Duo Ruth Fischer und Stefan Stiens geschrieben und die beiden haben das beim Münchner Gitarrenfestival 1989 uraufgeführt. Thank you. Ruth Fischer und Stefan Stiens mit Lunar Loops für zwei Gitarren von Gloria Coates. Bayern 2, wir sind mitten im Concerto Bavarese an diesem frühen Dienstag und jetzt zu Günter Bialas. Er war viele Jahre Professor in München, war einer der wichtigen Gestalten im Musikleben der Nachkriegszeit. In seinen sechs Chören nach Gedichten von Eichendorff trifft die poetische Welt des 19. Jahrhunderts Nacht, Abschied, Sehnsucht, Vergessen auf eine klare, schlanke Tonsprache des 20. Jahrhunderts. Der Chor des Bayerischen Rundfunks singt unter Wolfgang Schubert, dazu an den Gitarren Konrad Ragosnik und Mario Sicker. Thank you.

6 Chöre nach Gedichten von Josef von Eichendorff für gemischten Chor ab Capella und 2 Gitarren ad libitum von Günther Bialas. Eine Aufnahme aus dem Jahr 1966 mit dem Chor des Bayerischen Rundfunks und den Gitarristen Konrad Ragosnik und Mario Sicker. Leitung Wolfgang Schubert.